Ja, guten Morgen auch meinerseits. Ich freue mich, vor Ihnen ein Thema mit Ihnen ein Thema diskutieren zu können, das mich seit eineinhalb Jahren oder fast schon zwei Jahren ziemlich beschäftigt hat und nicht, also ich sehe es am Lächeln von Claudia, nicht nur mich, sondern auch Claudia, die gemeinsam mit mir dieses Projekt durchgeführt hat. Sie sehen auch hier die Auflösung, was DIMES heißt, Training in Microenterprises Südtirol, und wir haben es natürlich auch so gewendet, also auch Zeit für Weiterbildung. Die Ergebnisse, die ich präsentiere, sind gemeinsam mit dem heute nicht anwesenden Matthias Beggiato ausgearbeitet worden, einem qualitativen Sozialforscher, und ich glaube, das sieht man dann dieser Studie auch deutlich an. Also mein Thema, die Gründe, Barrieren und die Effekte von Weiterbildung in den Südtiroler Kleinbetrieben. Ich möchte, also Sie haben in Ihrer Mappe auch das ausführliche Referat, ich werde natürlich nicht alle Folien präsentieren, sondern nur ausgewählte Folien. Als ersten Punkt möchte ich über die Ausgangspunkte Sie darüber informieren, welche Ausgangspunkte wir gesehen haben, Ihnen anschließend ausgewählte Ergebnisse präsentieren. In erster Linie, wie sehen in Kleinbetrieben Beschäftigte, Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer Gründe für betrieblich-berufliche Weiterbildung? Welche Hindernisse sehen die in Kleinbetrieben Beschäftigten, Betriebsinhaber und Arbeitnehmer? Und welche Effekte von betrieblich-beruflicher Weiterbildung lassen sich feststellen? Und abschließend mit Ihnen einige Schlussfolgerungen präsentieren, wobei ich mich natürlich sehr, sehr freuen würde, wenn man diese Schlussfolgerungen ergänzen könnte, beziehungsweise auch, wenn Sie sie kritisch in Frage stellen würden. Ausgangspunkt, wir haben keinen pädagogischen oder betriebspädagogischen oder erwachsenenbildnerischen Ansatz gewählt, sondern wir haben eigentlich eine eher sozialwissenschaftlich analytische, empirische Perspektive gewählt und haben aus der Vielzahl an möglichen Einflussfaktoren haben wir an und für sich nur unter Anführungszeichen drei ausgewählt. Einmal den Sektor, die Betriebsgröße und auch die Belegschaftsstruktur. Wie seit Jahren bereits sehen wir aus Daten, die das AFI erhebt über die Bildungsbeteiligung, also im Zuge eines jährlichen Surveys befragen wir Arbeitnehmer, ob sie das letzte Jahr, also das Bezugsjahr, an Weiterbildung teilgenommen haben. Und eigentlich seit Jahren haben wir im Wesentlichen dieselben Ergebnisse. Man sieht, dass in der Privatwirtschaft, also einige Sektoren, zumindest was jetzt formale Weiterbildung angeht, die extern oder auch im Betrieb gemacht wird, aber klassische Weiterbildung, man sieht, dass hier eigentlich drei Sektoren nicht an der Spitze liegen, das wären im Wesentlichen das Handwerk, der Handel und der Tourismus, und aus diesem Grund ist es eben sehr nahe gelegen, dass wir gesagt haben, wir untersuchen Kleinbetriebe in diesen drei Sektoren. Nun kommen wir so möchte Ihnen kurz unsere Perspektive erläutern, auch unter Mithilfe unseres wissenschaftlichen Beirats. Wir haben gesehen, normalerweise wird Weiterbildung unter der Perspektive diskutiert, welches Angebot gibt es, wer sind die Akteure, wie sind die finanziellen und die administrativen Ressourcen, und eben gemessen an diesen Kriterien schneidet Südtirol auch im Vergleich dann zu Gesamtitalien eigentlich immer sehr, sehr gut ab. Wir haben uns gedacht, das ist eine Perspektive, die sollte aber ergänzt werden durch diese zweite Perspektive, die vor allem dann auch durch Frau Maserer eingebracht worden ist. Wie steht es eigentlich um den Bedarf und um die Nachfrage im Bereich der Weiterbildung, im Bereich der kleineren Betrieben, in den Sektoren Handel, Handwerk und Tourismus? Also wie sehen die Betriebe eigentlich ihren Weiterbildungsbedarf? Und könnte es sein, dass neben den administrativen, gesetzlichen, finanziellen Ressourcen vielleicht auch soziale Netzwerke eine Rolle spielen. Das heißt, wir wollten etwas diese beiden Perspektiven verknüpfen. Wir wollten noch zwei weitere Perspektiven verknüpfen, die ich Ihnen nur kurz darstellen möchte, und die vor allem auf Arbeiten auch des BIP zurückgehen. Wir haben so, es gibt so in der, wenn man sich fragt, warum sollen Arbeitnehmer Weiterbildung betreiben, gibt es so im Wesentlichen zwei Ansätze. Einer wäre eben die Humankapitaltheorie, die eben meistens die sogenannten objektiven Gründe für Weiterbildung anführt. Einige sind bereits angeklungen, das wäre beispielsweise die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit. Weiterbildung wird als Investition in die individuelle Beschäftigungsfähigkeit gesehen. Eine der Hauptmotivationen ist eben der erwartete Nutzen der Weiterbildung, sei es monetärer, aber auch nicht monetärer Natur. Und wenn man diese Humankapitaltheorie zugrunde legt, so sieht man eine Reihe von Beteiligungslücken, vor allem bei Frauen, älteren Beschäftigten in Sektoren mit einem geringeren technischen und organisatorischen Komplexität, Saisonsarbeitskräfte, und in Kleinbetrieben einfach in diesen Bereichen lohnt sich Weiterbildung nicht so wie in größeren Bereichen. Und das ist eigentlich ein Ansatz, den wir versucht haben zu ergänzen, und zwar durch dieses subjektive Nutzenempfinden. Das heißt, welche Erwartungen hat jemand, der sich an Weiterbildung beteiligt, eigentlich subjektiv? Welche persönlichen Erwartungen stehen hinter einer Weiterbildungsbeteiligung? Wenn man diesen Fokus anlegt, dann wird die Relevanz bisheriger Bildungserfahrungen wichtig, beziehungsweise auch die Relevanz eigener Einstellung und nicht mehr nur der erwartete Nutzen. Auch wenn man eine solche Perspektive zugrunde legt, erkennt man Beteiligungslücken, nämlich Menschen mit bisher schlechten Bildungserfahrungen, Menschen, die Bildungserfahrungen nicht umsetzen konnten, und Veränderungen der beruflichen wie persönlichen Situation. Also so mit diesen Perspektiven einmal uns die Nachfrageseite anzuschauen und uns anzusehen, was erwarten sich Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer an Weiterbildung subjektiv für einen Nutzen, das waren eigentlich unsere Hauptansatzpunkte, an die wir herangegangen sind. Ja, ganz kurz noch, was waren die Forschungsfragen? Forschungsfragen waren dann, welche Gründe bestimmen das Weiterbildungsverhalten der Kleinbetriebe in den Sektoren Handwerk, Handel und Gastgewerbe aus Sicht der Betriebsinhaberinnen und der Mitarbeiterinnen? Welche Barrieren gibt es aus Sicht der Befragten? Und welche Effekte haben Weiterbildung, aber auch Weiterbildung-Abstinenz? Zur Methode, und hier hat sich gleich eine erste Schwierigkeit ergeben, die ich auch offen diskutieren möchte. Was ist ein Kleinbetrieb? Wir wollten alle Akteure und Menschen, die sich mit beruflicher und betrieblicher Weiterbildung auseinandersetzen, wissen, dass es in allen Untersuchungen der Befund erstellt wird, je größer der Betrieb, desto eher Weiterbildung. Bernd Kepplinger hat sehr viel zu diesem Thema gearbeitet, auch Roberto Angotti, und wird auch einige Zahlen über Italien und Südtirol später dann präsentieren. Wir haben uns entschlossen, dass wir die Gruppe von 4 bis 9 Beschäftigten Betriebe in dieser Betriebsgröße nehmen. Es gab aber einige Ausreißer. Das heißt, wir hatten einen Betrieb mit 21 Beschäftigten, das war aber dann eine gute Kontrastfolie. Natürlich ist es in einem Tourismusbetrieb etwas schwer zu sagen, wie viele Mitarbeiter hat er, weil die gerade Tourismusbetriebe ja also eine saisonale Fluktuation haben, aber mich und Matthias Beggiato hat dann sehr beruhigt, dass zumindest die Durchschnittsgröße der Betriebe bei 9 gelegen ist. Es waren im Wesentlichen Betriebe zwischen 4 und 9 Beschäftigten mit eben diesen Ausreißern. Wir haben insgesamt 56 Interviews und Fokusgruppen geführt, und verteilt auf diese Sektoren, verteilt auch auf das ganze Land. Es gibt ein Übergewicht ladinischer Betriebe und eine Untergewichtung italienischer Betriebe, aber ja, ich glaube, bei qualitativen Studien ist es nicht so, vielleicht nicht von der grandiosen Relevanz. Also wir haben Betriebe praktisch mit einer gesteuerten Auswahl ausgewählt, Betriebe, die bereit waren, uns für Interviews zur Verfügung zu stehen und die auch bereit waren, dass wir mit Arbeitnehmerinnen sprechen konnten, natürlich ohne nicht in Anwesenheit der Betriebsleitung. So haben wir diese 46 Interviews geführt, wir haben sie breit dokumentiert, wir haben sie auf eine nachvollziehbare Art und Weise dokumentiert, das heißt, wir haben mit einer speziellen Software gearbeitet, die eben das Herausfiltern von bestimmten Themenstellungen möglich macht, die aber vor allem es möglich macht, die Ergebnisse nachzuvollziehen. Das heißt, der gesamte Forschungsprozess ist dokumentiert worden. Natürlich ist in mir die Idee erschienen, wenn das alle Akteure der betrieblichen und beruflichen Weiterbildung in Südtirol machen würden, nämlich die Gespräche dokumentieren und auf eine bestimmte Art zu dokumentieren, hätte man vielleicht in einiger Zeit einen riesigen Datenpool, den man dann natürlich sich ständig ansehen könnte und ständig auch daraus seine Schlüsse ziehen könnte. Also dies nur ganz nebenbei. Ja, jetzt ganz stark in medias res, was sind die Gründe für Weiterbildung? Wir haben folgende Gründe herausgefiltert, das heißt, wir haben in den Gesprächen keine Vorgaben gegeben, wir haben nach den Gesprächen kategorisiert, das heißt, wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, haben Sie im Bereich XY Weiterbildung betrieben, sondern wir haben also einfach die Arbeitnehmer und die Beschäftigten haben mit uns gesprochen, wir haben die Gespräche aufgezeichnet und haben anschließend Kategorien gebildet. Und wir haben also auch die einzelnen Kategorien danach in der Art und Weise geclustert, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Zum Ersten natürlich diese externen, nicht beeinflussbaren Faktoren, und das sind die gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Vorgaben. Der Klassiker in diesem Bereich ist der Sicherheitskurs. Natürlich sind wir auf diesen nicht eingegangen. Ein anderer durchaus beeinflussbarer Grund ist die Anpassung der Kleinbetriebe in den genannten Sektoren an die sich ändernden äußeren Rahmenbedingungen. Wir sind hier mit der Erwartung hingegangen, dass wir geglaubt haben, die werden uns alle erzählen, welche neuen Maschinen sie eingeführt haben und welchen Schulungsbedarf neue Technologien auslösen. Es war anders, als wir uns erwartet haben, an uns für sich ein Anlass zur Freude. Das erste Thema, das uns gesagt worden ist, war, also auch bei kleineren Betrieben, ich möchte es nochmal betonen, die Änderungen im Kundenverhalten. Auch Kleinbetriebe spüren, dass man nicht mehr automatisch zum Tischler vor Ort geht, sondern dass der die kritische Kundin jetzt an und für sich auswählt. Natürlich, Hotels spüren das ganz deutlich im kurzfristigen Buchungsverhalten, um nur einige Beispiele oder zwei Beispiele zu nennen. Was vor allem aus unserer Sicht im Gastgewerbe zu verspüren war, das war einfach eine Erhöhung der Kundenansprüche und nicht nur in, wir haben natürlich auch Exzellenzhotels durften wir besuchen, haben wir alle unterschiedliche, also wie soll man sagen, da haben wir und unterschiedliche Vorlieben dann entwickelt, aber auf jeden Fall, wir waren in sehr, sehr guten Hotels, aber auch in einfacheren Betrieben, die haben uns gesagt, also auch, ich habe den klassischen Bustourismus, aber auch hier ändern sich, ich kann nicht mehr nur den Teller hinstellen, auch hier ändern sich massiv die Kundenansprüche, auch in einem nicht gerade hochpreisigen Niveau. Das heißt, der Service wird natürlich immer wichtiger und was uns auch sehr positiv überrascht hat, zum Beispiel Handwerksbetriebe, die haben gesagt, nein, ohne ein fundiertes Italienisch geht es eigentlich nicht mehr, weil wir beispielsweise unseren Markt nach Sondrio ausdehnen. Ein kleiner Betrieb im Oberfinchgau hat gesagt, ich verkaufe mein Nischenprodukt bis nach Spanien. Ich arbeite mit Architekten, mit Künstlern und Architekten aus Venedig zusammen. Meine Leute müssen sehr gut Italienisch beherrschen und das im Oberfinchgau. Gewinnen neuer Kundinnenschichten, auch das vor allem dann im Tourismus, aber in unserer Wahrnehmung und ich bitte Sie dann auch hier um Rückmeldungen, waren es vor allem diese Veränderungen im Kundinnenverhalten, die kleinere Betriebe mittlerweile auch sehr, sehr massiv spüren. immer noch zu der Anpassung an die sich ändernden Rahmenbedingungen. Wie reagieren natürlich diese Kleinbetriebe auf die veränderten Kundinnenansprüche mit der Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen, mit technologischen Änderungen, mit organisatorischen Änderungen. Und was uns auch überrascht hat und wir in dieser Form nicht erwartet haben, es gibt eine Reihe von Betriebsverbünden, also von Kooperationen zwischen Betrieben, also beispielsweise die Südtiroler Wanderhotels oder die Biolandhotels oder gewisse Konsumgenossenschaften, die eben Mitglieder von Lieferverbünden sind. Und das ist eigentlich ein Aspekt der, wo die Leute gesagt haben, für uns ist das ein Anlass, etwas Weiterbildung zu betreiben. Oder für uns ist das ein Anlass, dass wir uns weiterbilden müssen. Also das so als Grund, den wir in keinster Weise erwartet haben. Es gibt natürlich auch betriebsinterne Gründe, dass vor allem im Gastgewerbe, aber auch im Handel, die Vermittlung betriebsspezifischer Arbeitsweisen, das wird vielleicht unterschätzt. Ich zitiere da immer meinen Zweitlieblingsspruch aus dieser Studie. Ein Hotelier hat uns gesagt, gute Gäste zu bekommen, ist leichter als gute Mitarbeiter zu bekommen, weil er gesagt hat, für ihn ist es ein großer Aufwand, immer wieder die betriebsspezifischen Arbeitsweisen vermitteln zu müssen. Einige wenige Unternehmer haben uns auch gesagt, sie haben im Bereich des betrieblichen Personalmanagements Weiterbildung notwendig bzw. Weiterbildung besucht. Einige wenige Arbeitnehmer haben uns gesagt, also jetzt in meiner Wahrnehmung ist das kein sehr prominenter Grund bei Arbeitnehmern in diesen Sektoren, in dieser Betriebsgrößenklasse. Die haben uns gesagt, nein, eigentlich jetzt meine Beschäftigungsfähigkeit, eigentlich das, was ich wissen muss, das weiß ich und ich möchte im Wesentlichen im Betrieb bleiben. Ich habe jetzt keine sehr großen Ambitionen. Also das ist sicher kein prominenter Grund, um jetzt Weiterbildung zu betreiben. Hingegen ein prominenter Grund oder ein recht dominanter Grund ist der ständige Verbesserungsbedarf. Also so eine der ersten Antworten waren, was erwarten Sie sich von Weiterbildung? Ja, dass ich meine kleinen Probleme eigentlich immer lösen kann. Zum empfundenen thematischen Bedarf, da möchte ich nicht direkt eingehen. Ich habe versucht schon ein bisschen einzugehen. Es gibt natürlich spezielle Fachthemen, die sich die Betriebe wünschen, aber das finden Sie dann in der Publikation ausführlich dargestellt. Eine sehr ergiebige Frage aus unserer Sicht war, wie stellen sich Betriebe die ideale Weiterbildung vor? Und das haben wir dann folgendermaßen ausgearbeitet. Wir haben hier dann später nach Formen, Inhalten und organisatorischen Aspekten unterschieden. In Bezug auf die Formen stellen sich Kleinbetriebe, die von uns befragten Betriebe, wünschen sich an und für sich eine Weiterbildung, die direkt im Betrieb stattfindet. Weiterbildung sollte so in der Idealvorstellung der Kleinbetriebe mit Beratung gekoppelt sein. Das heißt, also das klassische Argument, ich bekomme einen Katalog zugeschickt und der Katalog landet bestenfalls im Altpapier oder dient der Heizung im Winter. Also Weiterbildung, die nicht mit Beratung gekoppelt ist, also wird zumindest von uns befragten Kleinbetrieben als nicht besonders sinnvoll empfunden oder ist zumindest stellt eine Barriere dar. Weiterbildung soll aber auch aus Sicht der Kleinbetriebe Erfahrungen zulassen. Ja, inhaltlich eines der Hauptkriterien für die ideale Weiterbildung ist die Umsetzbarkeit. Also Kleinbetriebe wünschen sich offensichtlich Arbeitnehmer wie Arbeitgeber die Möglichkeit, dies sofort umzusetzen. Ich möchte gleich auch eine kritische Anmerkung dazu machen. Sie sehen das als Bringschuld des Anbieters. Kaum jemand, also nur einige wenige, haben gesagt, eigentlich sollten wir hier auch einen Beitrag leisten, damit die Weiterbildung, damit das Neue umgesetzt und gelernt werden kann. Es ist, aus meiner Sicht, ist das ein sehr zentraler Aspekt. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wünschen sich die Umsetzung, aber die Verantwortung für die Umsetzung hat natürlich der Weiterbildungsanbieter. Also der muss es so machen, dass es umgesetzt ist. Dass ich vielleicht im Betrieb etwas ändern sollte oder eine breitere oder eine offenere Betriebskultur zulassen sollte. Also das war nur bei sehr wenigen Interviewten der Fall. Natürlich diese Bedarfsorientierung, was uns auch gesagt worden ist, also die Kurse sind selten auf die Vorkenntnisse und die Teilnehmerinnen zugeschnitten. Uns werden Beispiele erzählt, wo vielleicht jetzt ausländische Referenten kommen und jetzt sagen, wie formuliert man pfiffig E-Mails. Und natürlich ist ein Unterschied, ob ich jetzt in Hamburg pfiffig E-Mails formuliere oder beim Berggasthof Geierhorst im Passaia, da formuliere ich ein Antwort-E-Mail doch etwas anders als wie in einem jetzt gehobenen Hotel in Hamburg. Was die Organisation angeht, da war einige Male der Wunsch, vor allem in den Saisonsbetrieben, Weiterbildung soll natürlich in Zeiten mit weniger hoher Arbeitsbelastung stattfinden und es soll die Existenz lokaler Ansprechpartnerinnen geben. Also die Gründe sind auch in abnehmender Wichtigkeit angeführt. Also zum Beispiel diese organisatorischen Aspekte, die habe ich angeführt, weil sie natürlich, weil wir sie erhoben haben, aber sie waren kein besonders prominenter Grund. Die prominenten oder die dominanten Gründe sind oben angeführt. Karl Gudauner hat es schon etwas vorweg genommen, Lernformen in Kleinbetrieben. Natürlich, wenn man sich jetzt ansieht, welche Weiterbildung wird in Kleinbetrieben angeboten und man geht nur mit der Perspektive heran, indem man uns sagt, ja, eigentlich nur formale Weiterbildung ist Weiterbildung, dann kommt man zu den Zahlen, die ich am Anfang präsentiert habe. Das heißt nämlich, Menschen in Kleinbetrieben, beschäftigte Arbeitnehmer, nehmen signifikant weniger häufig an Weiterbildung teil als Arbeitnehmer in größeren Betrieben. Wenn man den Fokus erweitert und auch nicht formalisierte Weiterbildung erhebt, beziehungsweise auch andere Formen informalen Lernens, kommt man zum Schluss, dass Kleinbetriebe, dass in Kleinbetrieben sehr wohl Weiterbildung betrieben wird. Und Bernd und Roberto mögen mich korrigieren, aber ich glaube, diese Dreiteilung hat sich mittlerweile durchgesetzt und wird auch in den gesamteuropäischen Umfragen bei größeren Betrieben so erhoben. Also wir haben uns alle drei Bereiche angeschaut, formale Weiterbildung, nicht formalisierte Weiterbildung und informelles Lernen und sind hier zu einigen interessanten Ergebnissen gekommen. Ich möchte aus der Fülle der Ergebnisse nur eines zitieren. Also wer zum Beispiel im Handel, aber teilweise auch im Gastgewerbe Weiterbildung betreibt, sind Lieferanten. Lieferanten, die neue Produkte positionieren wollen, die betreiben in gewisser Weise Weiterbildung, weil sie eben über ihre Produkte, über die Präsentation ihrer Produkte, aber auch über die Umweltstandards ihrer Produkte informieren. Oder klassischer Fall natürlich, eine neue Maschine wird gekauft und natürlich geht man zur Einschulung in diese neue Maschine. Die aus unserer Sicht, in unseren Erhebungen, die dominante Form der Weiterbildung in allen drei Sektoren war das informale Lernen, sowohl innerhalb wie außerhalb des Betriebes, durch Gesprächsrunden, durch Nachbesprechungen, eben durch den Austausch unter Kolleginnen, aber auch außerhalb des Betriebes, vor allem im Gastgewerbe, die ich von meinen Verwandten auch kenne, die im Gastgewerbe arbeiten, diese Spionagefahrten in andere Betriebe, wo man sich einfach in ein anderes Hotel fährt und mal anschaut, wie schaffen die das. Aber gilt auch für Handwerksbetriebe. Einige haben uns gesagt, ja, also wir haben einen Austausch mit bundesdeutschen Betrieben oder mit österreichischen Betrieben oder natürlich, ich treffe mich mit meinen Kolleginnen in meinem Verband und wir besprechen da auch Dinge oder natürlich auch der Messebesuch. Das ist in allen drei Sektoren eine dominante Form der Weiterbildung, aus unserer Sicht dann gefolgt von der formalen Weiterbildung und eigentlich eine doch geringere Verbreitung scheint die nicht formalisierte Weiterbildung zu haben. Sie ist zwar vorhanden, aber vor allem also geschieht es in den kleineren Betrieben über informales Lernen. Zu den Barrieren, wir haben es folgendermaßen aufgeteilt in strukturelle Barrieren, in inhaltliche Barrieren und dann noch in organisatorische Barrieren. Zu den strukturellen Barrieren, da ist uns häufig begegnet, das Erstwissen und alternative Wissensquellen reichen aus, ist an und für sich naheliegend, wenn man sich die Bedeutung des informellen Lernens vor Augen hält. Andere Nennung, die uns häufig begegnet ist, war ja, Weiterbildung schön und gut, aber ich habe andere Probleme zurzeit. Mein Hotel hat keine Zufahrt beispielsweise oder irgendwelche andere Probleme, Steuerdruck und was einem da alles begegnet oder Arbeitnehmerfluktuation. Ich habe andere wichtigere Probleme als Weiterbildung. Eine Barriere ist auch die fehlende Kooperation. Nur ein Beispiel, warum soll nicht Zimmermädchen und Handwerker gemeinsam einen Italienischkurs in einem Ort machen können. Also es scheint auch zwischen den einzelnen Wirtschaftssektoren nicht immer eine sehr starke Synergie zu bestehen. Die größte inhaltliche Barriere, ich habe sie bereits bei der idealen Weiterbildung genannt, das war eben die Umsetzbarkeit, dass man zu wenig Umsetzbarkeit gesehen hat, auch teilweise ein fehlendes thematisches Angebot. Ich bringe nochmal das Beispiel für die Sprache. Im Oberfinchgau ist ein Sprachkurs angeboten worden, aber natürlich besteht ein Unterschied. Ein Italienischkurs ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Hotelsekretärin dorthin schicke, die doch ein gepflegtes, gehobeneres Italienisch sprechen und schreiben möchte, oder ob ich jetzt Zimmermädchen albanischer Herkunft oder osteuropäischer Herkunft hinschicke. Also und jetzt denselben Kurs anzubieten, die Hotelsekretärin war nach der ersten Kursstunde wieder weg. Und natürlich dann, was uns auch häufig begegnet ist in allen Bereichen, es hat ein Kursangebot gegeben, es hat dann zu wenig Teilnehmerinnen gegeben und der Kurs musste dann abgesagt werden. Natürlich auch die inhaltliche Barriere, die eng mit der Umsetzbarkeit zusammenhängt, Weiterbildung werde zu breit und zu wenig betriebsbezogen betrieben. Organisatorische und individuelle Barrieren, die Unübersichtlichkeit des Angebots, die Distanz und die Zeit, die Kurskosten, das heterogene Niveau der Teilnehmerinnen waren aus unserer Sicht Nennungen oder Gründe, aber nicht besonders stark. Also was mich gewundert hat, entgegen unseren Erwartungen, die Kurskosten waren kein Grund. Also einige haben gesagt, wenn ich einen Kurs brauche, wenn er mir was bringt und wenn er was kostet, dann schaue ich überhaupt nicht auf die Kosten. Also die scheinen zumindest, wie wir die Erhebung gemacht haben, vielleicht wird es jetzt anders ausschauen, aber zumindest dort waren sie keine besonders hohe Barriere. Und dann keine geeigneten Referentinnen. Hingegen sehr, sehr große Barrieren waren doch die Unabkömmlichkeit und der Zeitmangel. Ich glaube, das ist ein zentrales Problem für Menschen, die eben Weiterbildung oder für Kleinbetriebe, wenn natürlich hier der Chef weg ist, die Chefin weg ist oder der Vorarbeiter weg ist, ist natürlich ein Problem. Aus Sicht der Arbeitgeber, wenn man sie fragt, was denken sie über die Weiterbildungsfreudigkeit ihrer Beschäftigten, Arbeitgeber vermuten meistens dass die Arbeitnehmer aufgrund der guten Arbeitsmarktlage und der guten Erstausbildung kaum weiterbildungsmotiviert sind und Arbeitgeber befürchten, und das war vor allem im Gastgewerbe der Fall, befürchten eine doch hohe Fluktuation ihrer Arbeitnehmerinnen und sie sagen, ich investiere in den und der ist dann weg, ich habe eigentlich wenig davon. Also das scheinen uns Zeitmangel, die Fluktuation, Zeitmangel und Fluktuation scheinen uns zwei sehr gewichtige Barrieren zu sein. Zu den Effekten. Das schaut hier sehr, sehr elaboriert aus und man meint, wir hätten sehr viel über die Effekte mit den Betriebsinhabern diskutieren können. Also das waren schon sehr versteckte Hinweise. Also sowohl Betriebsinhaber wie Arbeitnehmer sind nicht in der Lage, die Effekte von Weiterbildung gut zu bewerten. Das heißt, wir mussten hier die Interviews wirklich mehrfach durchgehen. Hingegen, also Gründe und Barrieren war eigentlich relativ einfach zu erheben. Was wirklich anspruchsvoll zu erheben war, das waren die Effekte von Weiterbildung. Und Also ich würde hier eine Schwierigkeit sehen oder einen Weiterbildungsbedarf sehen, dass Betriebe gezielt darauf aufmerksam gemacht werden, welche Effekte kann Weiterbildung haben, welche intendierten und nicht intendierten, aber vor allem welche Effekte kann nicht Weiterbildung haben. Auf jeden Fall also aus meiner Sicht sicher eines der zentralen Themen. Ich möchte sie jetzt hier nicht im Detail anführen, Sie können sie alle in der Studie ziemlich detailliert nachlesen, natürlich Erweiterung der Fachkompetenzen, innerbetriebliche organisatorische Innovation, innerbetriebliche technische Innovation, Verhaltensänderungen, aber wie gesagt, das waren schon Dinge, da hat es vielleicht zwei, drei Worte gegeben und hier mussten wir einhaken und dann die Interviews in diese Richtung doch einige Male nachfragen. Nicht eingetretene Effekte, da haben Sie sich leichter getan, auch weil Sie da bei den Barrieren drüber gesprochen haben, also die Umsetzbarkeit, dass die Umsetzbarkeit der Kursergebnisse doch etwas zu gering sei. Effekte, die aus unserer Sicht, wo wir erwartet haben, dass sie zur Sprache gebracht werden, die aber nicht zur Sprache gebracht worden sind, also was uns natürlich als gewerkschaftsnahes Institut verwundert hat, dass zumindest sich Arbeitnehmer keine direkte Verbindung zwischen Lohnerhöhungen und Weiterbildung erwarten. Natürlich ist, also es scheint zumindest kein besonders, also uns ist nie die Argumentation untergekommen, wenn ich Weiterbildung besuche, will ich mehr haben. Wenn entweder schon die Begründung, wenn ich Weiterbildung besuche, mehr kann, dann will ich vielleicht mehr haben, aber zumindest hier scheint es keinen ganz direkten Zusammenhang zu geben und auch die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit war kein besonders prominenter Grund. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen. Also wir haben aus unserer Sicht, also wir würden Weiterbildung in Kleinbetrieben in Südtirol so darstellen und ich hoffe, es gibt Nachfragen und auch kritische Anmerkungen. Ein prominenter Weiterbildungsgrund oder Anlass, wo man einhaken könnte, um Weiterbildung anzubieten, sind betriebliche Neupositionierungen. Betriebliche Neupositionierungen meint Veränderungen der Kundenansprüche. Betriebe, die damit zu tun haben, machen de facto eine betriebliche oder führen de facto eine betriebliche Neupositionierung durch. Ein zweiter Grund, wo man einhaken könnte, wenn man die Weiterbildungsbeteiligung in Kleinbetrieben erhöhen und qualitativ erhöhen möchte, wäre, dass man beachtet, wo gibt es neue Produkte und Dienstleistungen. Ein weiteres weiterbildendes, förderndes Element war die Komplexität der Arbeit. Also wir hatten die Möglichkeit, eine Apotheker zu interviewen. Das war wenige Tage, nachdem wir den Inhaber einer Tabaktrafik interviewt haben und wir haben da wirklich also die These, dass die Komplexität der Arbeit doch einen Einfluss auf das Weiterbildungsverhalten macht, ist da recht deutlich zutage getreten, auch weil die Trafik gerade ihr komplexestes Produkt abgeschafft hatte, das waren Handtaschen und die Jahre davor war der Anlass, dass die Trafik auch Handtaschen geführt hat, immer wieder Anlass für Weiterbildung, weil die Damen wissen wollten, was sich modisch tut. Die Handtaschen sind abgeschafft worden, obwohl ich hier den Betriebsinhaber als sehr, sehr weiterbildungsorientiert und weiterbildungsoffen einschätzen würde, hat er gesagt, ja, mein Gott, welche Weiterbildung soll ich anbieten? Arabisch, weil Kunden aus Nordafrika kommen. Und hingegen die Apotheke, die war natürlich hier ein ganz anderes Kaliber. Kooperationen, ich habe es genannt, also Lieferantinnen, Kooperationen mit Lieferanten, mit anderen Firmen, Netzwerke und Zertifizierungen sind für Kleinbetriebe Anlässe, um über Weiterbildung nachzudenken. Und die abschließende Botschaft, dass es doch eine kontinuierliche Ermittlung des Qualifikations- und Personalbedarfs geben sollte. Zusammenfassung der Problemlagen, die organisatorischen Barrieren, dann die individuellen Barrieren, die fehlende Umsetzbarkeit und vor allem die fehlende Beachtung der Effekte von Weiterbildung und von Nicht-Weiterbildung. Und so gewissermaßen den etwas abgehobenen Wunsch und unrealistischen Wunsch, und sowas wird es in Südtirol sowieso nie geben, dass es nämlich die Notwendigkeit einer objektiven betrieblichen Bildungsberatung gibt. Wir sind von keinem Betrieb, obwohl wir gesagt haben, wir arbeiten für ein gewerkschaftsnahes Institut, wir sind von keinem Betrieb hinausgeworfen worden. Im Gegenteil, wir mussten manchmal Termine verschieben, weil die Leute mit uns so lange gesprochen haben. Wir haben es nicht nur auf unsere menschliche Sympathie zurückgeführt, sondern auch auf den Faktor, dass wir den Betrieben nichts verkaufen wollten. Sie haben gesagt, normalerweise kommen schon Leute und sprechen über Weiterbildung mit mir, aber die wollen mir meistens etwas verkaufen. Und dann ist in uns so der abwegige Gedanke entstanden, man könnte ja sowas machen wie eine objektive betriebliche Bildungsberatung. Methodische Schlussfolgerungen. Es gibt offensichtlich aus unserer Sicht einen Bedarf an koordinierter und maßgeschneiderter Weiterbildungsberatung. Ein Thema, von dem wir glauben, dass es noch verstärkt in Zukunft interessant sein wird, ist die Integration von Arbeit, von Lernen und Arbeit, also die sogenannten lernförderlichen Arbeitsumgebungen. Was wir tun würden, und wir haben dann auch nicht nur in diesem Kapitel, sondern auch in den anderen Kapiteln über Finanzierung uns über dieses Thema Gedanken gemacht, wir würden weniger das Angebot, sondern stärker den Bedarf und die Effekte von Weiterbildung in den Mittelpunkt der offiziellen Südtiroler Weiterbildungspolitik und der öffentlichen Berufsbildung anregen. Und als Punkt, es war für uns, also Arbeitnehmer wissen manchmal in Teilbereichen unter Umständen mehr als der oder die Betriebsinhaberin, und wir glauben, dass eine Bedarfserhebung in einem Kleinbetrieb nicht ohne, auch in einem Kleinbetrieb nicht ohne die direkt Betroffenen, nämlich die Arbeitnehmer, durchgeführt werden sollte. Also es war für uns nicht nur etwas, was wir getan haben, weil wir das AFÜ sind, sondern es hat sich wirklich als methodischer Zusatznutzen herausgestellt, auch direkt Arbeitnehmer zu interviewen. Operative Schlussfolgerungen, den Abbau von institutionellen Hürden. Es gibt eine Reihe von Weiterbildungsanbietern, öffentlich, privat, halböffentlich. Alle arbeiten mit unterschiedlichen Methoden. Und ja, Förderung neuer Lernkulturen in Klein- und Mittelbetrieben, einen Konsultationsdialog zwischen Betrieben und Anbieterinnen, die Notwendigkeit eines regelmäßigen Berufsbildungsberichts. Frau Teufenbach hat im ausführlichen Papier versucht, die Daten aller Anbieter zu sammeln und ist auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Es gibt unterschiedliche Erhebungen zwischen deutscher und italienischer Berufsbildung, und da kann man ESF erhebt nochmal anders, die Privaten erheben anders, die Verbände erheben anders. Das heißt, es gibt in Südtirol im Unterschied zur Bundesrepublik und auch im Unterschied zu Gesamtitalien keinen regelmäßigen Berufsbildungsbericht, und wir denken, dass ein solcher dringend notwendig ist, um politische Steuerung betreiben zu können. So, damit möchte ich abschließen und stehe natürlich für Fragen, kritische Anmerkungen sehr, sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Werner, für die Ausführungen und die detaillierten Erklärungen. Ich habe gesehen, dass auch du sozusagen von den Folgen des schönen Wetters irgendwo betroffen bist, dass ein bisschen eine Allergie zu verspüren ist. Also mir geht es genauso, aber das wird dann schon wieder vorbeigehen. Wir haben sozusagen noch einige Minuten Zeit, falls der Wunsch besteht, noch kurz Rückfragen zu machen zu einzelnen Themen, weil es sind so viele Dinge angeschnitten worden, dass es vielleicht doch von dem einen oder der anderen noch eine Frage gibt, bevor wir dann in die Pause gehen. Auch an Bernd Keplinger die Frage, ob vielleicht er auch kurz noch was nachfragen möchte, noch nachstoßen möchte zu einem der Thema der Ausführungen von Werner Breimstrahler. Ja, eine Verständnisfrage, und zwar bei der Bildungsbeteiligung der Privatwirtschaft, die Prozentsätze, sind da nur Arbeitnehmer gemeint oder auch alle im Betrieb Beschäftigten, also in den Kleinbetrieben natürlich auch die Inhaber? Alle im Betrieb Beschäftigten. Also wenn im Handwerk 32% angeführt sind, dann sind das Arbeitnehmer und Arbeitgeber, also und auch Handwerker. Entschuldigung, bei der ersten Folie, nein, da sind das... Ja, sind das nur abhängig erste. Beschäftigte? Nur Beschäftigte, lohnabhängig Beschäftigte? Nur abhängig Beschäftigte, ja. Ja, okay, ja. Danke. weitere Wortmeldungen. Ich komme mit dem Mikro. Wenn im Handwerk von Weiterbildung die Rede ist, dann fällt natürlich spontan auch immer wieder das Wort Meisterausbildung. Meisterausbildung ist im Handwerk, möchte ich mal sagen, die Weiterbildung par excellence, der Königweg der beruflichen Weiterbildung für Handwerker. Und wir stellen fest, dass junge Handwerker auch relativ stark motiviert sind, Meisterausbildung zu machen. Allerdings muss man da ein bisschen einen Unterschied machen. Bei den Italienern ist der Begriff Meisterausbildung beim italienischen Handwerker nicht so mental verankert wie bei den Deutschen, aber bei den Deutschen im Allgemeinen ja. Im Zuge der Vorstellung dieser Studienergebnisse ist nicht einmal der Begriff Meister gefallen. Und dabei ist doch auch in Handwerksbetrieben mit Beschäftigten gesprochen worden, mit Betriebsinhabern. War das überhaupt kein Thema? Frage. Es war eigentlich kein Thema, weil wir uns doch schwergewichtig auf die betriebsbezogene Ausbildung, also nach der gefragt haben. Was uns aufgefallen ist, ist, dass es keinen klassischen Weiterbildungsanbieter gibt. Einige haben gesagt, ich wende mich vor allem eben Meisterausbildung an das zuständige Landesamt oder einige an die berufliche Weiterbildung. Andere denken wieder, an die Ausbildungsgenossenschaft Oberfinchgau oder an ein Bildungshaus. Also was wir gesehen haben, eine Pluralität von Weiterbildungsanbietern, auch in den Köpfen der Befragten. Wir haben geglaubt, auch weil wir über die Verbände zu den Betrieben gekommen sind, wir haben uns gedacht, die nennen als bevorzugten Weiterbildungsanbieter den eigenen Verband. Also dem war nicht so. Also es gibt auch hier sowohl thematisch wie als Ansprechpartner einfach eine Pluralität von Anbietern, je nachdem, wo ich eine gute Erfahrung gemacht habe, an den wende ich mich dann insgesamt für die Ausbildung. Die Erstausbildung, Meisterausbildung, soweit das bei uns ein Thema war, wird von allen ein und für sich als sehr gut empfunden. Aber sie sagen natürlich, es gibt immer wieder neue Änderungen, die bei der Ausbildung nicht berücksichtigt wurden und deswegen besteht immer noch ein Weiterbildungsbedarf. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldung, Tila Meyer. Also ich habe eigentlich keine Frage, ich möchte nur eine kritische Überlegung, zu der ich dann vielleicht in einem zweiten Moment noch einmal zurückkomme, einführen. Ich habe oft einmal den Eindruck, gerade wenn es um zwei Bereiche geht, ich spreche jetzt bewusst Gastgewerbe und Handel, dass ich mich als Gewerkschafter in diesem Bereich, wenn ich hier jetzt zuhöre, in einer anderen Welt bewege. Das muss mir jetzt erlaubt sein, mal zu sagen. Und ich möchte dazu auch einige Nummern nennen. Wir haben im Handelsbereich 6.000 Verbandsmitglieder, überwiegend Klein- und Kleinstbetriebe. Wir haben 26 Betriebe besucht, 6.000 Verbandsmitglieder, Klein- und Kleinstbetriebe. Also wie weit sind diese dann irgendwie aufschlussreich oder sagen etwas aus, zum Ersten. Zum Zweiten, Gastwirtebereich, Hotelbereich. Dort ist ein gewaltiger Unterschied. Also Weiterbildung wird enorm groß geschrieben, wenn es um die Ausbildung des Hoteliers und der Familienmitglieder geht. Die sind enorm fortgeschritten in der persönlichen Ausbildung. Die machen Stages überall in der Welt herum, wo es nur darum geht, Neues zu erfahren. Es gibt überhaupt keine oder sehr, sehr geringes Interesse, die eigenen Mitarbeiter auszubilden, vor allem was Saisonsarbeiter anbelangt. Und unser lokales Hotelsystem, Tourismussystem ist prävalent auf Saisonsarbeitern aufgebaut. Das sind Leute, die heuer sind sie dabei, das nächste Mal nicht mehr. Ich investiere nicht in Personen, weil die primäre Überlegung in diesem Zusammenhang ist ja Billigfaktor. Und Saisonsangestellte sind zuweilen sehr viel billiger als wie Jahresangestellte und Weiterbildung ist ein Kostenfaktor. Eine dritte kritische Überlegung, und das möge mir erlaubt sein und das soll mir jetzt niemand übel nehmen, wie weit die Forscher, die eine solche Studie untersuchen oder eine solche Befragung vornehmen, wie weit wird hier hineininterpretiert? Weil der Unterschied der Wirklichkeit zwischen dem, was hier wiedergegeben wird, ist zu enorm. Und ich finde hier, und das muss von uns allen eine Überlegung wert sein, weil ich finde hier einen gewaltigen Widerspruch, dass man immer wieder Sachen einbringt, die letztendlich die eigene Tätigkeit wieder bestätigen. Und aber auch Voraussetzungen schaffe oder Ansätze schaffe, die in Wirklichkeit keine Veränderungen bringen, wenn sie zu viel und zu offensichtlich an der Wirklichkeit vorbeigehen. Also wir müssen auch, aber zu dem möchte ich dann in einem zweiten, uns systemisch mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Und da sind wir alle auch kritisch hinterfragt, alle. Danke. Ja, danke für die kritischen Nachfragen. Wir haben bewusst Betriebe ausgewählt zwischen 4 und 9 Beschäftigten mit einigen Ausreißern tendenziell nach oben, weil wir gesagt haben, natürlich, wenn ich mir jetzt die kleine Bar vorstelle, in der ich regelmäßig meinen Kaffee einnehme, wenn ich da reingehe und frage, was erwarten Sie sich von Weiterbildung, was brauchen Sie an Weiterbildung, also ich glaube, das ist eine Betriebsgrößenklasse, die natürlich einen Großteil der Südtiroler Betriebe ausmacht, aber ich glaube, also vielleicht kann Herr Angotti oder Bernd Keplinger darauf antworten, ob es in diesem Bereich Studien gibt. Also ich glaube, für kleinere Betriebe gelten unsere Ergebnisse nicht. Für Betriebe unter 4 Bediensteten gelten unsere Ergebnisse nicht auch, weil beispielsweise Weiterbildungsbedarf in einem klassischen Familienbetrieb zu erheben, da gibt es noch ganz andere familiäre Dynamiken. Ich glaube, also zumindest meines Wissens nach ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Also deswegen haben wir uns bewusst auf Betriebe ab einer gewissen Betriebsgrößenklasse dafür entschieden, wobei ich vermute, dass in den wirklich kleinen Familienbetrieben Mann, Frau, vielleicht ein Sohn, eine Tochter oder also dass in diesen kleinen Betrieben in dem Sinn kaum ein Bedarf an organisierter Weiterbildung verspürt wird, vielleicht im steuerrechtlichen Bereich oder so. Also ich würde vermuten, also ich wüsste nicht, mit welchen Methoden man dort arbeiten möchte. Natürlich ist man als Forscher nie ganz frei von eigenen Meinungen, von eigenen Interpretationen, von einem eigenen Blick. Wir haben bewusst diesen Teil zu zweit geschrieben. Wir haben ihn bewusst mehrere Male auch intern diskutiert, einfach weil wir wissen, natürlich sind es Interpretationen, sind dabei. Ich hätte nur ein anderes Kategorienschema auswählen müssen und auswählen können und schon hätten die Ergebnisse anders ausgeschaut. Was wir getan haben, also wir haben alles transparent gemacht. Wir haben gesagt, aus diesen und diesen Gründen haben wir diese und diese Entscheidung getroffen und in dem Sinn sind unsere Entscheidungen nachvollziehbar und kritisierbar. Wir stellen ab heute Nachmittag auch alle Fragebögen auf unsere Homepage, wie wir gearbeitet haben, auch die manchmal kontroversen Diskussionen. Also alles soll, also bitte lernen Sie aus unseren Fehlern und aus unseren Diskussionen, wenn Sie ähnliche Arbeiten weiterführen möchten. Es war zumindest für Südtirol ein Erstlingsversuch, ich glaube im Wesentlichen gelungen. Aber natürlich, also ganz frei von persönlichen Färbungen ist es nicht. Aber wie gesagt, es ist nachvollziehbar. Natürlich, nur ganz kurz noch zum Thema Gewerkschaften. Wir haben natürlich gefragt, haben Sie an die Gewerkschaft als Weiterbildungspartner gedacht? Und eigentlich auch jetzt aus der Perspektive dieser Arbeitgeber, aber teilweise auch der Arbeitnehmer, die Gewerkschaft war eigentlich, nein, die kennen Sie nur von Streitfällen. Also von diesen hat zumindest keiner, auch im Handwerk nicht, teilweise ein oder zwei im Tourismus haben es gesagt, eigentlich könnte man da sich überlegen, ob die Gewerkschaft nicht ein Partner ist. Nur noch letzte Anekdote, Diller, auch aus dem Bereich Tourismus. Also die Arbeitnehmer sagen nicht die Tourismuskasse. Die sagen, ich habe die Weiterbildung beim HGV besucht. Also auch das ist in den, wahrscheinlich gibt es in dieser Betriebsgrößenklasse doch eine recht große Identifikation und eigentlich natürlich die Gewerkschaft als Partner ist kaum genannt worden. Grazie. Allora io vorrei fare i complimenti a Werner e al gruppo di lavoro che ha fatto veramente un lavoro eccellente e volevo intervenire su alcuni aspetti. Innanzitutto riprendere il tema delle microimprese. Le microimprese che sono il tratto caratterizzante del sistema produttivo italiano e anche qui naturalmente in Alto Adige. Le microimprese hanno una loro peculiarità, no? Molto forte, hanno delle caratteristiche che le distinguono nettamente rispetto alle altre imprese e questo si ripercuote anche sul modo in cui questa tipologia di impresa è in grado di riconoscere e di identificare le proprie esigenze formative e di organizzare una risposta a queste esigenze. Noi abbiamo un problema di fondo nell'approccio con le microimprese, nella ricerca, nel fare ricerca, soprattutto nel fare rilevazione di dati statistici, quindi attraverso le statistiche ufficiali, quelle comparabili, addirittura poi quelle armonizzate a livello europeo che presenterò più avanti. Infatti l'indagine CVTS coordinata da Eurostat, che è l'indagine sulla formazione continua in Europa, non prende in considerazione proprio il segmento delle microimprese e questo è un grosso limite, no? Soprattutto per noi italiani è un grande limite proprio perché appunto le microimprese sono riconosciute come un fattore, come un elemento completamente diverso. Ora noi come ISPOL abbiamo promosso e stiamo promuovendo una estensione della ricerca, anche proprio della rilevazione statistica indirizzata alle microimprese. Abbiamo fatto delle rilevazioni, certo non siamo partiti dalle imprese con un dipendente, siamo partiti dalla fascia, abbiamo preso in considerazione le imprese con 5-9 dipendenti, 6-9 dipendenti. Mentre invece facciamo un altro tipo di rilevazione statistica, è l'indagine Indaco Lavoratori, l'indagine sui comportamenti dei lavoratori, e intervistiamo i lavoratori dipendenti delle imprese private, i dipendenti della pubblica amministrazione e poi i lavoratori indipendenti, i lavoratori autonomi, che sono l'altra parte, no? Come dire, l'altra faccia della microimpresa, della microimpresa, ecco. E c'è questo terreno di confine fra la piccolissima impresa e il lavoro autonomo, che noi sappiamo che ha una, come dire, una configurazione molto grande in Italia. Se prendiamo la base dati, infatti abbiamo una grande, tanto per farvi capire le difficoltà, no, di fare ricerca in questo ambito, abbiamo l'archivio statistico delle imprese attive, l'archivio ASIA di Istat, quello che viene utilizzato per le rilevazioni delle statistiche ufficiali, prende in considerazione 4 milioni, credo che siano diventati 4 milioni e 800 mila imprese adesso, più o meno 4 milioni, 4 milioni e mezzo. Meno di 5 milioni di imprese. L'archivio invece di Unioncamere prende in considerazione molte più imprese, perché prende in considerazione anche le imprese con un dipendente, cioè una problematica che quindi ci fa capire che c'è un problema proprio di identificazione dell'impresa. Io volevo dire, se sono 2 minuti di tempo, volevo fare delle osservazioni volanti, diciamo, sulla tua presentazione, il fatto che la collaborazione viene riconosciuta come un elemento importantissimo per fare formazione, questo è un elemento che noi abbiamo sempre riscontrato nelle microimprese, soprattutto, quindi non mi stupisce. Il fatto che c'è, tu l'hai, o almeno la traduttrice l'ha chiamata in italiano spionaggio, no? Che è un termine carino, devo dire, 007. Sì, è l'emulazione, no? È il fatto di copiare e molti autori, Rullani, Costa, i Padovani, insomma quelli del nord-est che hanno studiato il nord-est, la piccola impresa, no? Li conosciamo tutti, parlano del fatto che si rubano il lavoratore, soprattutto il lavoratore nell'artigianato, soprattutto, no? Si rubano le competenze, sì, e sappiamo che l'artigiano è molto geloso, no? Delle proprie competenze, delle proprie tecniche, insomma. Poi un altro punto, sì, tu mi chiedevi se la distinzione tra formazione formale e non formale e l'apprendimento informale, vabbè, per me va benissimo, naturalmente, se mi sembra un ottimo modo di organizzare. Devo dire che l'indagine CVTS non è, chiaramente non utilizza, però diciamo che va bene, è utilizzata questa sul versante degli individui, delle indagini sugli individui. Poi il quarto punto era, ecco, l'elemento del costo dei corsi, no? Che non viene considerato problematico. Sì, certo, non viene considerato problematico. Io vi mostrerò i dati relativi alle imprese dell'Alto Adige, che mostrano che le imprese altoatesine spendono di più rispetto alla media nazionale per fare formazione. Però in generale in Italia le imprese dicono sì, però per noi non è un problema, noi non è che non facciamo formazione perché la formazione ha un costo troppo alto, noi non facciamo formazione per altri tipi di problemi. In realtà noi sappiamo che la formazione era molto costosa negli anni 80-90 e le percentuali, diciamo la quantità di imprese che fanno formazione in Italia è troppo, veramente, veramente troppo bassa. Quindi il problema dei costi, non mi fiderei molto di quello che dicono le imprese da questo punto di vista, nel senso che è un problema di capire quanto è importante la funzione formazione e quanto vale la pena nell'analisi costi-benefici investire o meno, spendere per investire in formazione, insomma, per avere questo. E poi per il resto, vabbè, io... Ah, e sugli effetti, sì, è che il fatto che danno risposte evasive, poi vi mostrerò anche perché. Okay. Grazie. Grazie. Ja. Noch eine Wortmeldung. Ich möchte dann auch, wenn es geht, zur Pause übergehen, weil sonst kommen wir komplett aus dem Zeitplan. Frage, Christian, ist es möglich, dass du deine Wortmeldung dann im zweiten machst? Möchtest du noch drankommen? Du wirst dich kurz fassen, danke. Gut. So, ich werde mich auch kurz halten. Ich wollte nur fragen, dass jetzt zurzeit mit dieser Wirtschaftskrise verschiedene Aussagen und Studien, die Resultate von dieser Studien, ob diese sicherlich etwas ändern würden bei der Befragung, sei es bei den Arbeitnehmern, sei es bei den Arbeitgebern, weil ich meine, ein Arbeitgeber mit einer besseren Ausbildung würde vielleicht sicherer sein, dass er eine neue Arbeit findet oder die Arbeit behalten kann mit einer Spezialisierung. Und weiters auch, ich glaube auch ein Umdenken ist notwendig, sei es auch bei den verschiedenen Trägern, Gewerkschaften, Politiker, verschiedenen Institutionen, weil die Ausbildung ist sicherlich ein Sektor, wo investiert werden muss und wo nicht, wie meine Kollegin vielleicht sagte, dass man auch ein Sektor, der was profitieren möchte und Geschäft daraus machen möchte, weil man muss ja daran gehen, dass es die Ausbildung ein wichtiger Teil ist für die Arbeitsbeschaffung der Arbeiter. Ja, eine kurze Frage, und zwar zu den Barrieren, was die Studie ermittelt hat. Und zwar einerseits steht hier, dass die Betriebsinhaberinnen gewisse Vermutungen ausdrücken. Meine Frage wäre, ob eben auch die Beschäftigten diesbezüglich klare Antworten erteilt haben bezüglich Problem Zeitfaktor, also Mangel an Zeit, die eben für Weiterbildung eben nicht gestattet wird, weil zu arbeiten ist, unter Anführungszeichen, beziehungsweise auch die Fragestellung eben, sagen wir, der Auswirkungen der Verbesserung der Lohnbedingungen und damit natürlich einer Besserstellung auch der Qualifikation der Beschäftigten, die ja de facto als gestiegenes Humankapital entsprechend auch honoriert werden sollten. ist diese Frage nicht gestellt worden, sodass die Liste nicht aufscheint? Die Frage ist gestellt worden. Und zwar, also die Übereinstimmung hat aus unserer Sicht darin bestanden, dass sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer sagen, ich wünsche mir vor allem Umsetzbarkeit. Andere Probleme, dass jemand gesagt hätte, ich wollte Weiterbildung besuchen und durfte nicht, ist uns nicht untergekommen. Das soll nicht heißen, dass es das nicht gibt. Einige Arbeitnehmer, von denen wir das Gefühl hatten, die waren sehr weiterbildungsorientiert, haben teilweise auch in ihrer Freizeit, teilweise in Österreich Weiterbildung besucht. Unser Eindruck war, wir haben gesagt, der macht sich selbstständig. Also ich denke mir, in dieser Betriebsgrößenklasse, wenn jemand sehr, sehr weiterbildungsorientiert ist und sehr viel Weiterbildung besucht, ist es sicher ein Sprungbrett dann für die eigene Selbstständigkeit. Die Arbeitnehmer, die wir zumindest interviewt haben, aber das ist natürlich nicht repräsentativ, die Arbeitnehmer, die wir interviewt haben, also da war die unmittelbare Lohnerhöhung war eigentlich kein Thema. Sie haben gesagt, also wenn ich Weiterbildung besuche und wenn ich dann mehr kann und mehr leiste, dann bekomme ich schon mehr. Aber es gibt doch diese Verbindung zwischen Betrieb und Arbeitnehmer, also die gibt es sicher stärker als wie vielleicht in anderen Betrieben. Ich möchte noch unserem Referenten aus Deutschland, Bernd Keplinger, auch die Möglichkeit anbieten, kurz zu intervenieren, bevor wir in die Pause gehen. Ich möchte noch anmerken, dass ich einen guten Mann von der Akademie bin. Von daher möchte ich nicht von der Pause abweichen. Okay, wunderbar. Dann gehen wir jetzt in die Pause. Es ist jetzt 10:55. Ich schlage vor, dass wir dann 10:50 wieder fortsetzen. Ein organisatorischer Hinweis, Frau Arnoldo wird Bons austeilen und dann bitte mit denen kann man im Café dann seinen Kaffee einnehmen. Also bitte die Bons bei Frau Arnoldo abholen. Dankeschön. Und auch Herr Frigo hilft.